الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بارك الله فيكم. قبل ما نتابع مراجعة بسيطة للأحاديث التي بدأنا بها، نحن بدأنا بنواقض الوضوء وهو الفصل السادس من كتاب الطهارة، أو الباب السادس من كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء. النواقض بارك الله فيكم هي مبطلات الوضوء، مبطلات الوضوء إذا طرأت بطل الوضوء. وبدأنا بحديث أنس رضوان الله عليه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وقد تكلمنا أن أهل العلم لهم في ذلك ثمانية أقوال، والقول الراجح بارك الله فيكم أن النوم ناقض من نواقض الوضوء. الحديث الثاني كان بارك الله فيكم حديث فاطمة بنت أبي حبيش، قالت له: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفادع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم أو فاغتسلي ثم صلي، وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وفي هذا بارك الله فيكم أن الاستحاضة ناقض للوضوء. طبعا كل والمستحاضة تعيد الوضوء عند كل صلاة، فتوضأ لكل صلاة. الحديث الثالث بارك الله فيكم حديث علي رضوان الله عليه، وهو عند البخاري ومسلم، قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء، يعني المذي فيه الوضوء. وفي رواية بارك الله فيكم: يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ. الحديث الذي بعده أي أن المذي ينقض الوضوء، وعلى الإنسان أن يغسل ذكره وأنثييه من المذي. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري، واختلف في تصحيحه وتضعيفه. وهذا أتى به المؤلف حتى يبين أن لمس النساء لا ينقض الوضوء إلا إذا كان مع شهوة أو بارك الله فيكم مع مذي أو غير ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحديث أخرجه مسلم. وفي بارك الله فيكم أن الإنسان إذا شك خرج منه شيء أو لا، فلا يدع الصلاة ولا يوجب عليه أن يعيد الوضوء إلا إذا تيقن. ثم الحديث الذي بعده هو حديث طلق بن علي اليمامي الحنفي، قال رجل مسست ذكري، أو الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك، يعني جزء منك. والحديث أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. والحديث الذي بعده حديث بشرة بنت صفوان رضوان الله عليها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وبارك الله فيكم قلنا في المسألة تفصيل، أهل العلم منهم من يقول مس الذكر أو مس الفرج ينقض الوضوء، الآخرون يقول لا إلا إذا كان لشهوة، وبعضهم يقول بغير شهوة بشهوة لا ينقض الوضوء. والأفضل بارك الله فيكم الجمع بين الحديثين أو الأحاديث عموما. ثم بارك الله فيكم حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه والحديث ضعيف. والحديث ضعيف. ثم حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. والحديث أخرجه مسلم وفيه من لحم الإبل. ثم بارك الله فيكم حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل أو غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وقلنا بارك الله فيكم أن هذا الحديث تكلم فيه أهل العلم، منهم من ضعف هذا الحديث ومنهم بارك الله فيكم من صحح الحديث، ولكن الحديث منسوخ برواية للبيهقي عن ابن عباس رضوان الله عليه: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم وفحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وعن عبد الله، وهذا هو الحديث الأخير الذي تكلمنا عنه بارك الله فيكم، هذا هو الحديث الأخير الذي تكلمنا عنه المرة الفائتة. دسبوخ فنواقض الوضوء، دسبوخ فنواقض الوضوء، دسبوخ هاندلونغن دي دس وضوء انجلتيش مهن، هاندلونغن دي دس وضوء انجلتيش مهن. aber natürlich بارك الله فيكم nicht alles was das runter ist macht das وضوء انجلتيش، aber wir haben bestimmte Hadithe genommen und erklärt und jetzt machen wir nur Wiederholung für die Hadithe ohne barakallahu fikum jetzt die Hadithe zu erklären. Das erste war Hadith Anas radhiyallahu anhu. Der sagte, die Sahaba zur Zeit von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben geschlafen die Sahaba radhiyallahu anhu haben vor dem Isha geschlafen in der Moschee und dann standen sie und haben gebetet ohne Wudu zu machen. Das war Abu Dawud und Ad-Darqutni und Aslu fi Muslim. Das wird der Ursprung vom Hadith ist bei Muslim. Das heißt nicht Barakallahu fikum, dass Schlafen Wudu nicht ungültig macht, sondern es gibt 8 Aussagen von den Gelehrten diesbezüglich und die richtige Aussage ist: Schlafen macht das Wudu ungültig. Schlafen macht das Wudu ungültig. Zweitens, barakallahu fikum, Hadith Aisha. Sie sagte, radwallahu alaiha, Fatima bint Abi Hubeish kam zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und hat ihm gesagt, ich habe immer Blutung. Soll ich das Gebet verlassen? Der Prophet sagte, nein. Das ist natürliche Blutung. Wenn aber deine Periode eintrifft, dann sollst du nicht beten. Und wenn das zu Ende ist, dann wächst du dich und betest du. Und bei Al-Bukhari, dann machst du Wudu zu jedem Gebet. Das heißt, die natürliche Blutung macht das Wudu ungültig. Aber wenn die Frau natürliche Blutung hat, dann macht sie vor dem Gebet Wudu und dann betet sie. Wenn sie auch Blutung dann bekommt, während des Gebetes macht sie weiter. Kein Problem. Dann barakallahu fikum Hadith Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, der sagte, es war ein Mann, der viel transparente Flüssigkeit Al-Madhi ausgeschieden hat. Dann habe ich Al-Maqdad befohlen, dass er den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam fragt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, man muss Wudu von Madhi vornehmen. Das heißt, wenn man transparente Flüssigkeit produziert hat, ausscheidet, dann muss man Wudu machen. Dann barakallahu fikum Hadith Aisha radhiyallahu anha. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat manche von seinen Frauen geküsst und dann ist er zum Gebet gegangen, ohne dass er Wudu vorgenommen hat. Und das Hadith ist bei manchen Gelehrten sahih und bei den anderen barakallahu fikum da'if. Die Gelehrten haben unterschiedliche Aussagen getroffen, aber allgemein einfach berühren der Frau ist kein Problem. Aber wenn jemand eine Frau berührt und dann produziert man transparente Flüssigkeit oder das wird mit großem Bedürfnis gemacht, dann ist das barakallahu fikum, dann ist das Wudu ungültig geworden. Dann barakallahu fikum Hadith Abi Huraira radhiyallahu anhu, er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand etwas in seinem Bauch befühlt und der hat Zweifel, ob er Luft abgelassen hat oder nicht, der sollte das Gebet nicht verlassen oder die Moschee nicht verlassen, solange er kein Geruch gerochen hat oder kein sozusagen kein Geräusch gehört hat. Das heißt in diesem Hadith, man darf nicht auf Vermutung bauen, sondern da muss man Gewissheit haben, wenn man Wudu machen möchte. Dann barakallahu fikum Hadith Talq bin Ali und Hadith Busra bintu Safwan. Beide Hadithe, die sind bezüglich barakallahu fikum berühren des männlichen Gliedes. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, innama huwa bid'atun minka, das ist ein Teil von dir. Und bei Hadith Busra sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wer sein männliches Glied berührt, muss Wudu vornehmen. Und die Gelehrten haben auch unterschiedliche Aussagen hier getroffen. Und Wallahu ta'ala ala alam, eine gute Aussage ist, wenn man das berührt mit Bedürfnis, Begierde, dann ist Wudu ungültig. Aber wenn einfach berühren, während Duschen zum Beispiel, aus Versehen berührt, dann brauchst du kein Wudu zu machen. Dann barakallahu fikum Hadith Aisha, und das ist da'if, das ist schwaches Hadith, das ist barakallahu fikum Hadith da'if. Der Prophet sagte, wer erbricht oder Nasenbluten hat oder Reflux heißt das, das wird, wenn das Essen rauskommt in vollen Mund, oder transparente Flüssigkeit ausscheidet, der sollte Wudu nehmen und dann sollte er darauf bauen, was er gebetet hat, und der darf nicht reden. Dieses Hadith ist schwach und deshalb brauchen wir das nicht zu behandeln. Wir haben das behandelt auch. Wir haben gesagt, Erbrechen, es gibt keinen Beweis, dass Erbrechen das oder ungültig macht. Blutung, es gibt keinen Beweis dafür. Und barakallahu fikum auch Kals, es gibt keinen Beweis dafür, außer Mezi, das wird transparente Flüssigkeit, da muss man Wudu nehmen. Dann barakallahu fikum kamen wir zu Hadith von Jabir ibn Sumurah, radhiyallahu alayhi. Ein Mann fragte den Propheten Muhammad sallallahu, wenn man Schaffleisch gegessen hat, muss man Wudu vornehmen? Der Prophet sagte, nein, wenn du willst. Also da hat man ihn gefragt, wenn man Kamelfleisch gegessen hat, der hat gesagt, ja, du musst Wudu nehmen. Und das letzte war, das vorige Mal, barakallahu fikum, Hadith von Abi Huraira, radhiyallahu alayhi. Abu Huraira sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu sagte, wer einen Verstorbenen wäscht, muss sich waschen, und wer einen Verstorbenen trägt, muss Wudu nehmen. Ich habe gesagt, barakallahu fikum, es gibt unterschiedliche Aussagen bezüglich dieses Hadith, ob das sahih ist oder nicht, aber wenn wir sagen, auch das Hadith ist sahih, dann ist dies aufgehoben worden, annulliert worden durch eine Überlieferung von Al-Bayhaqi hat das überliefert, und Ibn Hibban, und das bei Tirmidhi, das ist bei Al-Bayhaqi, barakallahu fikum, von Ibn Abbas, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, es ist genug, dass man nur die Hände wäscht. Wallahu ta'ala ala wa alam. Das waren, barakallahu fikum, das waren sozusagen die Hadithe, die wir behandelt haben in diesem Kapitel, Kapitel von Ungültigmachung des Wudu ist. Und heute machen wir inshallah weiter. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله لعمر ابن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معل هنا قال معلول بارك الله فيكم أولا هذه الكلمات معلول العلة هي أسباب خفية غامضة تطرأ على الحديث فتؤثر فيه وتقدح في الحديث وهي العلة القادحة، قد تكون ظاهرة ولكن غالبا ما تكون خفية، ويحتاج هذا إلى عالم في علم الحديث حتى يبين ذلك، بارك الله فيكم. أما الإرسال فهو أنه يرسله مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقفز على الصحابي، وهذا أحيانا قد يكون يعني بحسب السند الذي فيه، غالبا المرسل من الضعيف. على كل، هناك من ضعف هذا الحديث وهو لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. وأما عبد الله بن أبي بكر راوي الحديث فهو بارك الله فيكم ابن أبي بكر، وهو أخ لأسماء من أمها، أسلم قديما ومات في شوال سنة 11، وصلى عليه أبو بكر الصديق رضوان الله عليه. عمرو بن حزم ابن زيد الخزرجي النجاري، يكنى أبا الضحاك، أبو الضحاك يعني اسمه، النبي صلى الله عليه وسلم جعله على نجران واليا، وعمره وهو ابن 17 سنة، كان عمره 17 كان والي على نجران، كان عمره 17 عاما، جعله النبي صلى الله عليه وسلم واليا على نجران. وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا في الفرائض والصدقات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتاب قال له هكذا تفعل مع الناس. والحديث بارك الله فيكم الذي بين أيدينا هو من هذا الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذه مسألة مهمة جدا، أن السنة كتبت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كما يزعم البعض أن كتابة السنة من البدع، لا، وهذا دليل النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا لعمر بن حزم وكذلك لمعاذ بن جبل رضوان الله عليه في اليمن، وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، بارك الله فيكم. ولكن هذا الحديث فيه سليمان بن داود وهو متروك، ولكن كتاب عمر بن حزم تلقاه الناس بالقبول، يعني قبلوه. وقال ابن عبد البر أشبه المتواتر لتنقي الناس له بالقبول، يعني كأن الناس خلص اعتبرته شيء واضح وشيء متواتر. المتواتر هو أن ترويه جماعة عن جماعة من المسلمين. ولكن في حديث آخر من حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن، أو كتب إلى معاذ رضوان الله عليه في اليمن كذلك لا يمس القرآن إلا طاهر. وكذلك من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر. فهنا بارك الله فيكم قال أهل العلم أن الحديث صحيح لشواهده. شو معنى صحيح لشواهده؟ يعني الحديث نتيجة طرق كثيرة أتت لهذا الحديث، فبها ارتفعت درجة هذا الحديث إلى الصحة، ليس بذاته وإنما لمجموع الطرق بالشواهد. ولكن ما المراد بالطاهر؟ ما المراد هنا بالطاهر؟ هل المراد هنا بالطاهر الخالي أو الطاهر من الحدث الأكبر، أو الطاهر من الحدث الأصغر، أو المؤمن، أو الكافر، أو الذي ليس على بدنه نجاسة، أو الملائكة؟ ما المقصود بهذا؟ لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون في كتاب مكنون، لا يمسه إلا المطهرون. والمطهرون في الآية يا أخوة الله يحفظكم معناها الملائكة، لها ست معاني، لها ستة معاني، لها ستة معاني المطهرون، ومنها الطاهر من الحدث الأكبر، الطاهر من الحدث الأصغر، الطاهر من الحدثين، الطاهر أي المؤمن، الطاهر ليس على بدنه نجاسة، والطاهر يعني غير المشرك والطاهر الملائكة. والسياق سياق الآية في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فالسياق يدل على أنهم الملائكة، يعني لا يقرب القرآن إلا الملائكة رضوان الله عليهم. والبراءة الأصلية تدل على أن المسلم يستطيع في كل أحواله أن يذكر الله سبحانه وتعالى. فذلك بارك الله فيكم، والله تعالى على ولم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر هو إما أن نأخذه بمعنى الملائكة، وإما أن نقول هو الكافر هنا، لأن المؤمن طاهر والكافر نجس. ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى ملوك الدنيا آنذاك، أرسل لهم يدعوهم إلى الإسلام، وفي الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن، فهم لمسوها ومسوها يعني عفوا. فكيف نوفق؟ قال بعض أهل العلم التوفيق أن هنا يقصد القرآن كاملا. طيب القرآن ما كان موجود آنذاك كاملا، كان موجود بعضه ولم يكن كله، فقالوا هنا المقصود أكثر، يعني أكثر من آية. طيب ما الذي يدل عليه؟ وأما كونه إذا قلنا لا يمس القرآن إلا طاهر، فقد يكون المعنى بمعنى لماذا لا يمس القرآن إلا طاهر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أيضا عن السفر بالقرآن إلى بلد العدو، إلى بلد العدو ما تسافر بالقرآن. ألا جت هذه صدمة ممكن تكون لنا، كيف ونحن عندنا مصاحف ونحن في بلاد الكفار وكذا؟ كان هذا قال أهل العلم لأن القرآن لم يجمع بعد، فكان الخوف لأنه إذا ذهب به إلى بلد الأعداء فيغير فيه ويضع فيه ما ليس منه ويفتن الناس، فذلك قد يكون هذا السبب هو في لا يمس القرآن إلا طاهر. ولكن باعتبار زالت هذه العلة اليوم، زالت العلة وأصبح الناس الآن يعني يقرؤون القرآن ويحفظون القرآن ولا يستطيع الكفار أن يغير القرآن، فلا بأس بهذا. والقرآن يقصد به المصحف الذي يبدأ بالفاتحة وينتهي بالناس، فإذا لا يمس القرآن إلا طاهر إما المقصود، لا يمس القرآن إلا الذي عنده وضوء، وهذا قول للأئمة، وقول لغيرهم أنه لا يمس القرآن إلا طاهر أي خاليا من الحدث الأكبر، أي مو جنب ولا حائض، وقاس الحائض على الجنب. وأما القول الذي بعده أن يكون هذا مؤمن، أن يكون مسلم وما يحتاج إلى وضوء، ومنهم من قال أن يكون مؤمن حتى ما يحتاج إلى وضوء عفوا، أو ما يحتاج إذا كان جنوبا ما يجوز، أما إذا كان غير جنوب فيجوز. ولكن الصحيح والله تعالى على وأعلم أنه يجوز أن يقرأ في القرآن وأن يمس المؤمن القرآن في كل أحواله. وأما بالنسبة للكافر فإذا كان في ذلك مصلحة وكان مثلا مع ترجمة وأعطي فلا بأس، وأما إذا علم أن هذا مثلا سيمتهن القرآن أو سيفعل شيء بالقرآن فلا يعطى، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني لو أتى إنسان وقال لك يا أخي أنت ما عندك وضوء تمس القرآن، أنت تفهم الآن في هناك من الأئمة من يقول هذا، في كثير شافعية يقول هذا، أحناف يقول هذا. لأن إذا ذاك واحد قال لك يا أخي شلون جنب وتقرأ قرآن ما يجوز، أو حائض تقرأ قرآن ما يجوز، نفهم أنه هذا كلام لأهل العلم للحنابلة أو لغيرهم. شفت إنسان جنب وقرأ قرآن تفهم أيضا أنه هناك من أهل العلم من يقول لا دليل ظاهر صحيح على أنه لا يجوز، فذلك خلاص تفهم هذه المسألة، تفهم المسألة فيها خلاف، والإنسان بارك الله فيكم ما يعني في هذه المسائل بارك الله فيكم ما يقوم بالإنكار على الآخرين. واليوم تقول هذا الكلام، واحد يقول لك لا يمس ولا المطهرون، يا أخي شوف الآية، أول شيء اقرأ الآية واقرأ تفسير الآية، هو اسأل. فنسأل الله السلام. والحديث اللي بعده مباشرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وهو عند مسلم الحديث. وهذا هو الأصل، أن عموم الذكر أن الإنسان يجوز له أن يذكر الله في كل أحواله، يدخل في ذلك تلاوة القرآن هو جنب، تلاوة القرآن للمرأة حائض، نعم. وأما حديث علي بن أبي طالب كان رسول الله يقرئنا القرآن، يعني يعلمنا القرآن، ما لم يكن جنبا فهو ضعيف، فهو ضعيف بارك الله فيكم. والآية يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والمؤلف رحمه الله ذكر هذا الحديث، ذكر هذا الحديث لكي لا يوهم أنه الإنسان إذا ما كان على وضوء أنه أو على طهارة أنه، بعض الناس يقول لا يجوز يذكر الله، لا، المؤلف هنا أتى بالحديث ليثبت مسألة أخرى، وهي أن الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى على جميع أحواله، على جميع أحواله. والله تعالى أعلى وأعلم. مثل مثلا مسألة الجماع أو إلى غير ذلك، يقول الإنسان بسم الله قبله. طيب بارك الله فيكم. حديث نما أينون زبسي، حديث نما أينون زبسي، فان عبد الله بن أبي بكر، فان عبد الله شوف هذا اسمان ام انترنت او قوت هيغن كان، فان عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه ازاكته او ده اكلياته بس ان دم بوخ، بس اس ان دم بوخ دس ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم عمر ابن حزم قشري بن هات شتاند كاينة داف دن قرآن أنفسن أوسا دغاينة، أوسا دغاينة وددي غاينة طاهر مالك حسيس حسيس حديث ديزة يبليفة غون يبليفة أبا مرسل، مرسل دس بدودة مالك حدث هات دن صحابي بارك الله فيكم مش أرفين ذلك قفيات هدس كذاك. وند النسائي ومن حبان هابن ديز حديث أو ابن حبان هابن ديز حديث اتسيلت أبا دس حديث ذاك دي أوتر هي اسكبت اين فيلا ان ديزم حديث معلول دس بدود دي حديث اس اكرانكت وند فين من ذاك دي اكرانكت دس حديث دس بدود اسكبت اين اسكبت اين فيلا بس نيش يدا فندن كان، sondern das braucht ein groß ein Gelehrten, der große Ahnung von Hadith Lehre hat, damit er barakallahu fikum das entscheidet und das erklärt. لا يمس القرآن إلا طاهر، keiner darf den Koran anfassen außer der Reine. Wie sollte man dieses Hadith erklären? Erstmal, wer hat dieses Hadith überliefert? Abdullah bin Abi Bakr As-Siddiq رضوان الله عليهما. عبد الله بن أبي بكر war ein Sahabi, der den Islam angenommen hat und der starb im Jahre بارك الله فيكم im Jahre 11 nach Hijra und Abu Bakr رضوان الله عليه hat sozusagen صلاة الجنازة في ihn gemacht. عبد الله بن بكر erzählte und sagte der Prophet hat Amr ibn Hazm ein Brief sozusagen geschrieben, wie er regiert und wie er den Leuten den Islam erklärt. Weil Amr ibn Hazm, Ridwan Allah alayhi, und er heißt auch Abu al-Dhahhak, أبو الضحاك ده فا زبسن ياغال زبسن und der war der Provinzleiter von Najran. Najran ist Jemen. Ein Gebiet in Jemen heißt Najran. Und Amr ibn Zayd war der Provinzleiter, der war 17 Jahre alt. Und er hat den Leuten den Islam beigebracht. Und Barakallahu fikum, als Amr ibn Hazm dort war, der wollte vom Propheten sozusagen einen Brief haben, wie er mit den Spenden, mit den Sunna, mit Erbrecht umgeht. Deshalb hat er den Propheten Muhammad SAW darum gebeten, dass er ihm was schreibt. Und Mu'adh ibn Jabal auch etwa, der hat das bekommen vom Propheten Muhammad SAW. Nicht nur Amr ibn Hazm. Der Prophet hat ihm das geschrieben. Und es stand drin, unter anderem, es gab viele Sachen. Es gab Barakallahu fikum, wie man Erbrecht verteilt und solche Sachen. Unter anderem stand La yamassu al-Quran illa tahir. Und es gibt auch eine Überlieferung von Mu'adh ibn Jabal, radwallahu alayhi, der hat auch dem Propheten Muhammad SAW einen Brief geschickt und er hat ihn gefragt, darf ein Mushrik sozusagen den Koran anfassen? Der Prophet SAW sagt, schrieb, La yamassu al-Quran illa tahir. Dazu, barakallahu fikum, gibt es eine Überlieferung von Hakim ibn Hizam. Da steht auch drin, La yamassu al-Quran illa tahir. Dazu eine Überlieferung von Abdullah ibn Umar, dass der Prophet Muhammad SAW sagte, La yamassu al-Quran illa tahir. Es gibt viele Überlieferungen, dass diese oder viele Überlieferungsketten bezüglich dieses Hadith. Es gibt in einer Überlieferungskette Suleiman ibn Daud, der ist schwach. Und deshalb haben die Gelehrten gesagt, diese Überlieferung ist schwach. Aber die Überlieferung ist nicht schwach. Bei manchen, bei anderen schwach. Aber weil viele Überlieferungen da oder vorhanden sind, da haben die Gelehrten, dieses Hadith ist gesund, nicht an sich selbst, sondern weil viele Überlieferungen gemeinsam dieses Hadith bestärken und die machen das so sahih. Deshalb sagt man sahihun li shawahidihi. Aber was bedeutet das Hadith? La yamassu al-Quran illa tahir. Keiner darf den Koran berühren, außer der Reine. Wer ist hier der Reine? Was ist hier der Reine? Heißt das, derjenige, der nicht in Janabe-Zustand ist, das bedeutet, derjenige, der kein Janabe hat, oder derjenige, der kein Wudu, der Reine ist derjenige, der Wudu hat, oder derjenige, der Mu'min ist, das heißt, der Muslim ist, oder, barakallahu fikum, derjenige, der kein Najasa auf seinem Körper hat. Derjenige, der kein Najasa auf seinem Körper hat, keine Unreinheit auf seinem Körper hat, oder heißt das, der Engel, vielleicht wird man sofort fragen, was bringt der Engel in diese Erklärung? Jetzt auf einmal Engel? Ja, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, La yamassuhu illa al-mutahharun. Keiner darf ihn berühren, außer die Reinen. Wer sind die Reinen in dieser Aya? Es gibt sechs Bedeutungen für die Reinen. Ich habe die alle jetzt gerade erwähnt. Und eine davon sind die Engel. Und richtig ist, dass die Engel sind, was hier gemeint wird. Keiner darf den Koran berühren, außer die Engel. Das bedeutet hier Berührung des Korans, wird damit gemeint in der Tafel. In der geschützten Tafel. Keiner darf ihn berühren, außer die Engel. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass diejenigen, die den Koran geschrieben haben, die sind Engel. Und die sind geehrt. Und die haben das geschrieben. Bi-aydi safara kiramin barara. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und in Surah, barakallahu fikum, im Koran, la yamassu illa al-mutahharun. Keiner darf ihn berühren, außer die Reinen. sind die Engel, weil da steht wie Kitab al-Maknun, in geschätzten Buch. Das wird nur von den Reinen berührt. Das sind barakallahu fikum die Aussagen der Gelehrten diesbezüglich. Das bedeutet entweder einer, der keinen Janaba-Zustand hat, das bedeutet, wenn man zum Beispiel Geschlechtsverkehrprozess gehabt hat und da will man Koran lesen, sagen nein. Der muss sich erstmal waschen, damit er Koran lesen kann. Die anderen sagen, der muss Wudu haben. Außer Janabes, Wudu musst du haben. Die Dritten sagen, man muss gläubig sein. Das bedeutet ohne Wudu, ohne kein Problem, auch wenn Janabes zustand. Die anderen sagen, das heißt hier, Al-Mutaharun, das bedeutet, sie haben kein Najasa, keine Unreinheit auf ihren Körper oder Bekleidung. Die anderen sagen, das heißt hier, Barakallahu fikum, das heißt hier, die Engel Al-Mutaharun, und das ist laut Koran zu belegen. Was ist jetzt mit einer Frau, die ihre Periode hat? Darf sie Koran berühren oder nicht? Das gehört dazu. Die Gelehrten sagen nein. Manche Gelehrten sagen nein. Andere Gelehrten sagen doch. Weil wo ist der Beweis, dass die Frau Koran nicht berühren darf? Die haben Lamesu al-Mutaharun genommen, aber der Muslim ist immer Tahir. Der Muslim ist immer Tahir. Der Muslim ist immer rein. Es gibt dafür einen klaren Hadith von Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Als er Janaba Zustand gehabt hat und er war auf dem Weg, der hat den Propheten Muhammad s.a.w. getroffen, Abu Huraira hat sich versteckt. Der Prophet hat Abu Huraira gesehen. Der hat ihm gesagt, warum hast du dich versteckt? Der hat gesagt, ich habe Janaba Zustand. Janaba Zustand, das wird nach Geschlechtsverkehr, nach Samenguss. Oder feuchten Traum. Der Prophet sagte ihm, weißt du nicht, dass der Muslim, der Mu'min, niemals unrein wird? Der Mu'min ist immer rein. Deshalb kann man nicht hier sagen, das gilt für die Leute, die in Janaba-Zustand sind. Ha'id, das wird Periode, wenn die Frau ihre Periode hat, wenn die menstruiert ist, kann man barakallahu fikum hier, es gibt keinen Beweis dafür. Aber manche Gelehrten haben Analogieschluss gemacht, sie haben gesagt, weil, pass auf, ja, weil derjenige, der im Janaba-Zustand ist, den Koran nicht berühren kann, weil sie so gesagt haben, dann dürfen die anderen, barakallahu fikum, dann dürfen die anderen, das wird die Frau, die muslimische Frau, auch das nicht berühren. Und das, es gibt dafür keinen Beweis. Es gibt, barakallahu fikum, kein Beweis. Es gibt dafür keinen Beweis, wie ich schon gesagt habe. Die richtige Aussage ist, Wallahu ta'ala ala ala. Nur etwas und dann sage ich die richtige Aussage. Wie ist jetzt mit der Aussage, dass man gesagt hat, das heißt hier, keiner darf den Koran berühren, außer die Reinen. Das heißt, hier, der darf kein, sozusagen, nur die Muslime oder die Mu'minin dürfen den Koran berühren. Aber wie ist barakallahu fikum? Hier wird damit gemeint, Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wir sagen, kein Ungläubiger darf den Koran sozusagen, ein Ungläubiger darf den Koran nicht berühren. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat doch, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam hat doch gesagt, hat Briefe geschickt, hat barakallahu fikum Briefe geschickt. Und diese Briefe diese Briefe stand drauf Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Stand drauf, Barakallahu fikum, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Und Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ist eine Ayah vom Koran. Das heißt, sie haben etwas genommen, was Koran ist in der Hand. Wie können wir das jetzt vereinbaren mit dieser Aussage? Manche Gelehrten sagen, das wird damit gemeint, den ganzen Koran. Aber wenn Seiten vom Koran, kein Problem. Aber es gab damals den Koran nicht ganz. Später wurde den Koran gesammelt. Nicht zur Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deshalb, barakallahu fikum, die richtige Aussage, Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Die richtige Aussage ist, das bedeutet hier die Engel. Und das kann das Hadith bedeuten, das bedeutet nur, die Muslime dürfen den Koran berühren, die Mushrikin nicht. Warum? Weil damals, barakallahu fikum, weil damals, der Prophet Muhammad s.a.w. verboten hat, dass man den Koran mitnimmt in Land von Feinden. Warum? Damit sie den Koran nicht verfälschen oder ändern. Aber jetzt ist das nicht so geworden. Deshalb ist es auch kein Problem, wenn du jemanden Koran gibst mit Übersetzung von Bedeutung vom Koran. Es ist kein Problem, wenn du weißt, dass diese Person interessiert ist. Aber wenn du weißt, diese Person wird den Koran zum Beispiel, wal'iyadu billah, erniedrigen und so weiter, dann darfst du das nicht tun. Aber allgemein ist es kein Problem. Wallahu ta'ala ala. Bezüglich menstruierenden Frauen, dass sie den Koran nicht berühren dürfen, es gibt dafür keinen Beweis. Keinen authentischen Beweis. Und weil es nicht gibt, dann darf man auch nicht verbieten. Dazu, barakallahu fikum, kommt Hadith von Aisha, das Hadith 72. Der Prophet Muhammad, die sagte, der Prophet Muhammad s.a.w. pflegte Allah zu erwähnen in allen Zeiten oder in allen seiner Situationen. Also in allen Situationen hat der Prophet Muhammad s.a.w. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt. Und das ist, barakallahu fikum, ein Beweis, dass der Prophet Muhammad s.a.w. in allen Situationen Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hat. Und Allah sagt, diejenigen, die Allah erwähnen, im Stehen und im Sitzen und im Liegen. Das wird, du kannst Allah erwähnen in jeder Stellung und du kannst Allah subhanahu wa ta'ala, du kannst Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen. Dann, da gibt es kein, sozusagen, barakallahu fikum, kein Beweis. Wenn du kein Wudu hast, dann darfst du nicht Allah erwähnen. Das ist der Sinn. Manche sagen, wenn du kein Wudu hast, dann kannst du Allah nicht erwähnen. Das stimmt nicht. Es ist gut und besser, wenn du Wudu hast, dass du Allah erwähnst. Aber das ist keine Verpflichtung. Weil zum Beispiel, wenn man, barakallahu fikum, auf Toilette geht, zum Beispiel, dann sagt man Bismillah am Anfang. Oder zum Beispiel, wenn man Geschlechtsverkehr Prozess hat, dann barakallahu fikum sagt man auch Bismillah. Es gibt nur noch etwas. Ali ibn Abi Talib hat berichtet, dass der Prophet Muhammad s.a.w. uns den Koran beigebracht hat, außer, dass er in Janabe-Zustand war. Diese Überlieferung ist sehr schwach. Diese Überlieferung ist sehr schwach und deshalb kann man das nicht als Beweis nehmen. Allgemein, barakallahu fikum, aber zu verstehen ist, man darf den Koran berühren, wenn man auch kein Wudu hat. Wenn man auch kein Wudu hat. Weil wenn du Allah erwähnst, dann kannst du in jeder Situation Allah subhanahu wa ta'ala, in jeder Situation Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen. Und dann machen wir inshallah erstmal Adhan und dann machen wir weiter bi'idhnihi ta'ala. Ich hoffe, dass man verstanden hat. Wen ist dann موجود? 1, 2, 3, 4, 5, 6. تفضل 1, 6. Du warst nicht. Tfadl. Wir machen erstmal Adhan, dann machen wir nach Adhan weiter. Dann beten wir Isha-Gebet und nach Isha-Gebet machen wir weiter, inshallah. Wenn man zum Thema Fragen hat, zum Thema speziell. zum Thema, dann bitte die Fragen an Najib. Dann die Fragen an Najib. Samir ist nicht da. Wo ist Samir? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Allah subhanahu wa ta'ala in allen Situationen erwähnt. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Jetzt kommen wir zu einem Hadith da'if. Aber ich erwähne das trotzdem, weil wir das machen, barakallahu. Al-Hadith alladhi l'an sanatakalam anhu da'if. Wa hadith Anas. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa salla wa lam yatawadda. أخرجه الدار قطني ولينه لما يقول لين الحديث لين يعني فيه ضعف بارك الله فيكم لأن في إسناده ضعيف لأن في إسناده رجل ضعيف ولكن إذا كان إذا صح أو إذا كان هذا الحديث صحيح هو ليس بصحيح ولكن إذا كان صحيح يعني ذلك بارك الله فيكم أن الحجامة لا تنقض الوضوء على القول الذي يقول به أهل العلم أن الحجامة تنقض الوضوء والصحيح أن الحجامة لا تنقض الحجامة لا تنقض ولكن على الذين قالوا هناك من أهل العلم من قالوا الحجامة تنقض الوضوء الحجامة هي إخراج الدم الفاسد إخراج الدم الفاسد عبارة بارك الله فيكم عن كوس توضع في موضع معينة وتخرج وهي شفاء لأمة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به كان يمر على كل ملك من ملائكة السماء فينصحون النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة وقل شفاء لأمتك شفاء لأمتك وأفضل أوقاتها 17 19 21 من الشهر وأفضلها في الربيع وأفضلها في الربيع الحجامة اختلف أهل العلم فيها اختلف أهل العلم فيها في مسألة الصيام وفي مسألة الوضوء فمنهم من يرى أنه إذا احتجم الإنسان انتقض الصيام وانتقض الوضوء ومنهم من يرى لا ينتقض الصيام ولا الوضوء على كل بارك الله فيكم الحديث حديث احتجم وصلى ولم يتوضأ ضعيف ولكنه كما ذكرنا بارك الله فيكم اختلف أهل العلم فيه فقالت لها دوية على أنه ناقض قالت الزيدية والشافعي ومالك والناصر وجماعة من الصحابة التابعين أن خروج الدم من غير السبيلين ليس بناقض ليس بناقض والأصل عدم النقض والله تعالى على وعلم والأصل عدم انتقاض الوضوء بارك الله فيكم حديث نما ترين زبسيه حديث نما ترين زبسيه ده سفن أنس فضل بس وان انا اسرد الله عليه اي ساعة الاذان اصلا طيب هنا وخمس عشان لا نتأخر عن انس حديث مدغان زبسك انس رضو الله عليه برشتة تدس بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم حجامة ودفئين فود حجامة جمخ وندن هاتي جبيتت اون وضوء تسمخن Das Hadith ist bei Ad-Darqutni und das Hadith ist da'if. Es gibt Salih ibn Muqatil in diesem Hadith und das ist da'if, barakallahu fikum. Auf jeden Fall, wenn dieses Hadith nicht schwach gewesen wäre, wenn dieses Hadith gesund wäre, dann heißt das, dass Schröpfen, Hijama, barakallahu fikum, Schröpfen macht das Wudu nicht ungültig. Schröpfen. Was bedeutet Schröpfen, barakallahu fikum? Schröpfen ist, dass man Blut saugt vom Körper. Es gibt verschiedene Arten von Schröpfen. Und der Prophet Muhammad als er die Nachtreise, barakallahu fikum, gehabt hat, العروج بالنبي صلى الله عليه وسلم der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم kam an die Engel in den Himmel und jeder Engel sagt dem Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sag deiner Nation dass sie Schröpfen machen lassen weil dies Gesundheit für die Nation Schröpfen macht man am besten am 17, 19 und 21. von Monat im Frühling ist besser als in der anderen Zeiten. Und es gibt bestimmte Tage, an denen macht man keine Schröpfen und andere Tage macht man, barakallahu fikum, Schröpfen. Macht man Schröpfen. Und hier, barakallahu fikum, wenn das Hadith jetzt richtig oder authentisch wäre, dann heißt das, Schröpfen hat keine Wirkung auf Wudu. Aber weil dieses Hadith nicht authentisch ist, haben die Gelehrten zwei Aussagen getroffen. Manche haben gesagt, Schröpfen macht Wudu ungültig und auch Siyam ungültig. Andere sagen, nein. Schröpfen hat keine Wirkung weder auf Siyam noch auf Wudu. Und das ist die richtige Aussage, Wallahu ta'ala ala alam, weil wir keinen klaren, authentischen Beweis haben, der besagt, dass Schröpfen Wudu ungültig macht. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ich hoffe, dass man das verstanden hat, barakallahu fikum. Aber pass auf, das hat auch noch mit etwas zu tun, diese Aussage von Gelehrten. Das ist bezüglich Blut. Wir haben einen Hadith von Aisha gehabt, wegen Nasenbluten. Wir haben gesagt, das ist schwach. Aber jetzt, wenn jemand blutet und wenn jemand verletzt wurde und zum Beispiel es gibt Blut, hat man Wudu verloren oder nicht? Das ist die Frage. Es gibt manche Gelehrten, die sagen, ja, weil etwas aus dem Körper rausgekommen ist, dann Wudu ist ungültig. Und die haben, barakallahu fikum, andere, dieses Hadith von Aisha genommen, was schwach ist. Aber die anderen Gelehrten sagen, nein, die Sache ist nicht so. Wenn etwas durch, barakallahu fikum, durch Geschlecht, männliches Glied zum Beispiel des Mannes oder Geschlechtsorgan des Frau, der Frau, das wird, wenn etwas von vorn oder, barakallahu fikum, hinten ausgeschieden ist, wenn das Blut ist, dann ist Wudu ungültig geworden. Alles andere bezüglich Blut ist kein Problem. يعني أخوة قال بعض أهل العلم خروج الدم من البدن غير الفرجين خروج الدم من البدن غير الفرجين قالوا لا ينقض الوضوء أما إذا كان خرج من الفرج فإنه ينقض الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الخارج من السبيلين عموما ينقض الوضوء والله تعالى على وأعلم. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wir machen dann weiter, barakallahu fikum. Heute machen wir noch vier Hadithe, inshallah. Und die meisten davon, wir haben das schon bekommen. Das heißt, wir haben das schon erklärt. Aber wir nehmen nur das Wortlaut von diesen Hadithen nach dem Gebet, inshallah, nach dem Isha-Gebet. So, nun tabi, barakallahu fikum, ba'da al-Isha Ahadith. كنا قد تكلمنا عنها ولكن نعيدها مرة أخرى بإذنه تعالى. والله تعالى على وعلم وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله بعد الصلاة استقيم اعتدلوا قدموا بين المعاتب والأقدام شو قدم وليد لنا كم عبس المخوان لكن هل كان داسلين خذوا استو الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الحديث 74 بارك الله فيكم. وعن معاوية قال، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عليهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني وزاد: ومن نام فليتوضأ. هذا الحديث تكلمنا عنه فيما سبق، هذا الحديث تكلمنا عنه فيما سبق. عليك السلام. شو معنى، مين يقول لي معنى العين وكاء السهر؟ ايه لحظة، تفضل. ايه، ما انت سألتني ذا، واللي بعدك ناجي. ها ايه، صح المعنى صحيح، ولكن شو معنى وكاء السهر؟ نعم. أنا بدي معنى وكاء السهم. إيه، شو معنى وكاء؟ توكى. الله لا يتوكى عليك حدا. أيوة، هذا هو، ما شاء الله، صحيح. العين وكاء، الوكاء هو الأمر اللي تربط فيه الربطة. تعرف أنت إذا العقدة، يعني لما تعمل عقدة، لما يكون عندك كيس وتربطه من فوق، هذا يسمى وكاء. السه هو الدبر، فالعين وكاء السه. فلما الإنسان ينام قد ينفتح عنده الوكاء، فشو بيصير؟ الكيس إذا انفتح ممكن يطلع هواء، ممكن أيضا الله يستر يحتاج إلى حفوضات. العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. لفظة استطلق الوكاء ضعيفة. ومن نام فليتوضأ، صحيح. معاوية رضوان الله عليه هو ابن أبي سفيان صخر ابن حرب، أسلم هو وأبوه في فتح مكة، ولاه عمر الشام بعد موت يزيد ابن أبي سفيان. يزيد أخو معاوية رضوان الله عليه، ولم يزل بها متوليا 40 سنة إلى أن مات 60 بدمشق، وكان عمره 78 سنة. الحديث تكلمنا عنه فيما سبق، بارك الله فيكم، تكلمنا عنه فيما سبق، أن العين هي بمثابة يعني لنقول صمام، فإذا نام الإنسان قد يخرج الإنسان شيء. ولعلي رضوان الله عليه كذلك: فمن نام فالعين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. هو عند أبي داود، عند أبي داود وهو حسن. وبارك الله فيكم، هذا تكلمنا عنه، أن بعض أهل العلم قال أن النوم مظنة النقض وليس ناقض، ولكن الصحيح أن النوم ناقض، والله تعالى أعلى وأعلم. وتكلم طبعا كان الأولى أن المؤلف يأتي بهذا الحديث مع الحديث الأول، الحديث الأول اللي هو حديث أنس. شو حديث أنس؟ من يقولنا تبع النوم؟ نعم يخفض، أيوة يخفض رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، صحيح. كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. والحديث أصله في مسلم، رواه أبو داود والدارقطني. كان المفروض أن المؤلف رحمه الله يجيب هذا الحديث معه والحديث اللي بعده كمان، ولكن غريب، يمكن أراد المؤلف بهذا أنه يأتي بجميع الأحاديث مرتبة فيما بعد. طيب، إذن الحديث 75 نفس الشيء بارك الله فيكم، والسادس والسبعين، والسادس والسبعين: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، يعني من نام مضطجع، أما إذا كان نايم، ولكن الحديث ضعيف، حد صحة فما فيه، ما فيه مخالفة للآخر، لأن الأصل غالب الناس عندما ينامون ينامون مضطجعين ولا ينامون جالسين. بارك الله فيكم. دراي حديثة زمن، دراي حديثة زمن ديفيشون غهبت هابن ديفيشون بهندلت هابن دسيستسون معاوية رضوان الله عليه، معاوية بن أبي سفيان دستزون فن أبو سفيان صخر ابن حرب، معاوية فادي Provinz Leiter von Syrien 40 Jahre lang und dann starb er in Damaskus mit 78 Jahren. Muawiyah radhiyallahu alayhi hat den Islam angenommen zur Befreiung von Mekka und er hat dieses Hadith gesagt oder uns überliefert. Das Hadith ist bei Ahmed und At-Tabarani und zwar Al-Aynu Wika'ahussah. فإذا نامت العينان استطلق الوكاء ومن نام فليتوضأ. Das bedeutet, das Auge ist die Bindung von after oder von hintern. Wenn die Augen schlafen, dann entlöst sich die Bindung. Und wer schläft, muss Wudu machen. Das haben wir schon erklärt. Dass manche Gelehrten gesagt haben, das heißt, wie wenn du ein wie Beutel zum Beispiel. Beutel, du hast immer eine Bindung für Beutel oben, wenn du etwas drin hast. Wenn du aber diese Bindung wegmachst, dann kannst du alles, was drin ist, sehen oder kann rauskommen. Und das ist auch das Gleiche. Das heißt, du kannst dich kontrollieren, solange du nicht im Schlaf bist. Aber wenn du schläfst, dann kannst du dich nicht mehr kontrollieren. Es kann, dass du Luft ablässt. Ja? Und das ist, von hier kommt dieses Hadith. Es gibt auch eine Überlieferung von Ali radhiyallahu alayhi, das auch bei Abu Dawud barakallahu fikum, und zwar das gleiche ohne istatlaqa, ohne nur zwei Wörter, aber das gleiche al-aynu wika'us-sah faman nama falyatawadda. Das wird, das Auge ist die Bindung von dem After oder von hinten, wer schläft muss Wudu nehmen. Und auch Abu Dawud radhiyallahu alayhi, Abu Dawud rahimahullah hat berichtet von Ibn Abbas radhiyallahu alayhi zum Propheten hochgestellt, Wudu ist für denjenigen, der im Liegen schläft. Wudu ist für denjenigen, der im Liegen schläft, aber dieses Hadith ist schwach. Und diese drei Hadithe sollte eigentlich der Autor rahimahullah ta'ala bei dem ersten Hadith bringen von Anas. Anas hat uns erzählt doch, die Sahaba radhiyallahu alayhim, die haben Isha auf Isha Gebet gewartet und die haben geschlafen und dann haben sie sozusagen gebetet ohne Wudu zu machen. Da haben wir gesagt, es gibt 8 Aussagen von Gelehrten und so weiter, aber richtige Aussage ist, Wudu ist Pflicht wenn man beten will natürlich, für denjenigen, der schläft. Im Sitzen, im Stehen, egal wie. Der muss, wenn er schläft, dann muss er Wudu nachholen. Manche haben gesagt, Schlafen ist nicht an sich selbst, das ist sehr wichtig zu verstehen, Schlafen ist nicht an sich selbst etwas, was Wudu ungültig macht, sondern Schlafen ist eine Hochwahrscheinlichkeit, wenn man schläft, dass man Barakallahu fikum etwas ablässt, und deshalb sagen sie aus Wahrscheinlichkeit, nicht jetzt, weil Schlafen an sich selbst. Andere Gelehrten sagen, doch Schlafen ist an sich selbst Ungültigmachung des Wudu ist. Und das ist richtig, wallahu ta'ala alawal. Al-Hadith Raqam, es bleiben nur zwei Hadithe, barakallahu fikum. Al-Hadith, wer Fragen hat von unseren Brüdern und Schwestern im Internet, der kann das an Najib schicken. Nur zum Thema, barakallahu fikum. Nur zum Thema. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه البزار وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ولمسلم عن أبي هريرة نحوه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الأمر من حديث أبي هريرة كما عند مسلم ذكرنا إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أحدث أو أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوت أو يجد ريحة. فكان الأفضل أن يأتي به وراء هذا الحديث. حديث واضح هنا بارك الله فيكم، يعني أن الشيطان يأتي للإنسان ويخيل له أنه أخرج، فالإنسان إذا ما تيقن ما يخرج من صلاته. نعم. والحديث الأخير بارك الله فيكم للحاكم عن أبي سعيد مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدث فليقل كذبت، أخرجه ابن حبان فليقل في نفسه كذبت. والحديثان ضعيف، والحديث هذا ضعيف، أي اللفظان ضعيفان بارك الله فيكم، ولكن الحديث صحيح، يعني من ناحية المعنى، من ناحية المعنى. وإذا أتاك الشيطان وأنت ما أحدثت، فيقول لك أحدثت أنت ما تدير بالك للشيطان وتكمل صلاتك إلا تتيقن أنك أخرجت ريحة أو شميت شيء منك، فكيف تخرج؟ تضع يدك على أنفك وتحمل حالك وتخرج. بارك الله فيكم. Die zwei Hadithe, die geblieben sind. Eins sollte der Autor eigentlich auch noch nicht hier bringen, sondern nach Hadith von Abi Huraira, das ist Hadith Nummer 65, danach sollte er das bringen eigentlich. Aber subhanallah. Von Ibn Abbas, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, der Shaitan kommt zu jemandem von euch in seinem Gebet. Der Teufel kommt zu jemandem von euch, während jemand von euch betet. Dann pustet in sein Hintern, also der Shaitan pustet in Hintern von jemandem von euch, bis die Person denkt, dass die Person etwas sozusagen gemacht hat, zum Beispiel Luft abgelassen oder Geruch und so weiter. Wenn mit dir sowas passiert oder wenn mit jemand von euch sowas passiert, dann sollte er das Gebet nicht verlassen, solange er nicht gehört hat oder gerochen hat. Das war das gleiche Hadith, was wir genommen haben. Wenn jemand in seinem Bauch das Gefühl hat, dass etwas passiert, dann sollte er das Gebet nicht verlassen, oder die Moschee nicht verlassen oder das Gebet oder Gebetplatz nicht verlassen, solange man nicht gerochen hat oder gehört hat, das Luft abgelassen und so weiter. Das ist das gleiche, barakallahu fik. Aber das bringt hier, das ist der Beweis, dass der Shaitan einflüstert, ja, und das ist ein Flüstern von Shaitan. Wenn du ein Flüstern von Shaitan im Gebet hast, dann sagst du, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, dreimal auf der linken Seite. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim sagen und dreimal spucken ohne Spucke, dreimal, ohne Speichel. Hadith Nummer 78 und das letzte in diesem Kapitel, bei Al-Hakim von Abi Sa'id al-Khudri. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn der Shaitan zu jemandem von euch kommt und er sagt ihm, du hast etwas getan, was dein Wudu ungültig gemacht hat, dann sollte man sagen, du hast gelogen. Oder das wird innen, sagst du, du hast gelogen. Dies Hadith ist schwach. Aber die Bedeutung ist fast klar. Wenn der Shaitan einflüstert, dann sollst du nicht darauf reagieren, sondern ignorieren. Wenn das so stark ist, wie ich schon gesagt habe, du sagst A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim auch im Gebet, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim und dreimal auf der linken Seite. So kann man barakallahu fikum die Einflüsterung von Shaitan zu Ende bringen. Wallahu ta'ala ala wa alam. Somit haben wir barakallahu fikum نواقض الوضوء genommen von A bis Z. Und man sieht, هكذا انتهينا من نواقض الوضوء. والآن ننتبه لمسألة. أن أهل العلم أجمعوا على نواقض واختلفوا في أخرى. أجمعوا على أمور تنقض الوضوء واختلفوا في أخرى. أجمعوا على أن النوم إما مظنة أو ناقض، ولكن يجب على النائم أنه يتوضأ، هذا ما في خلاف طبعا بالأدلة. أنا ما أتكلم الآن على عفوا، خلونا النوم. اختلفوا في النوم، ولكن الصحيح أن النوم إما ناقض بنفسه أو مظنة النقض، فمن نام فليتوضأ، هذا أولا. اختلفوا في خروج الدم الرعاف مثلا من الأنف، أو خروج الدم من غير السبيلين، والصحيح أن خروج الدم من غير السبيلين غير ناقض، أو من غير الفرجين غير ناقض. ثم اختلفوا في القيء، وصحيح أنه غير ناقض. واختلفوا في القلس اللي هو قلنا الطعام اللي يخرج، والصحيح أنه غير ناقض. طيب، واختلفوا في لحم الجمل، والصحيح أنه ناقض. واختلفوا في لمس المرأة، والصحيح أنه لا ينقض وفيه تفصيل. واختلفوا في مس الذكر أو مس الفرج، والصحيح أنه لا ينقض ولكن فيه تفصيل. طبعا الآن أنت تستطيع شو أقول أنا، اختلفوا والصحيح، انتبه. فقد يجلس واحد آخر هنا ويقول اختلف أهل العلم في لمس أو في مس المرأة والصحيح ناقض. فانتبهوا، لما أقول اختلف أهل العلم معناته في أقوال، لازم الإنسان يبحث في الأدلة. اختلفوا إذن، الأخيرة كانت في لمس وتقبيل المرأة، وصحيح أنه لا ينقض إلا إذا كان مع لمس المرأة كان في شهوة. وكذلك اختلفوا في مس الذكر، ذكرنا هذه المسألة بارك الله فيكم. اختلفوا في لحم الإبل، واختلفوا في مسألة حمل الميت، أيجب الوضوء ولا لا؟ والصحيح أنه لا يجب، إنما يغسل اليدين فقط. واختلفوا في مس القرآن، في الوضوء لمس القرآن، والصحيح أنه لا يلزم، والصحيح أنه لا يلزم، بارك الله فيكم. واختلفوا كذلك في ذكر الله، إذا ذكر الله احتاج الوضوء أم لا؟ فلا يحتاج، وإنما استحب له هذا الأمر. وأجمعوا على أن البول والغائط نواقض تنقض الوضوء، وكذلك بارك الله فيكم الحيض فإنه ينقض وضوء المرأة عموما، والجنابة تنقض الوضوء، إخراج الخارج من السبيلين مثل الريح وغير ذلك ينقض الوضوء. هذا فيه ما في خلاف بين أهل العلم فيه، أما في الأخرى اختلفوا. الأصل النوم أيضا في إجماع بالأدلة على أنه ينقض، إما لهذا أو لهذا، بارك الله فيكم. هناك بعض أهل العلم قالوا ما ينقض، ولكن استدلوا بحديث أنس، ولكن الصحيح كما ذكرنا غير هذا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. المذي ناقض، المني ناقض إذا خرج، من إذا خرج طبعا بارك الله فيكم هكذا قد أحيانا يخرج، هذا ما في غسل، ولكن إذا خرج المني أصلا يعني من استحلام أو من جماع فيجب الغسل، الماء بالماء. طيب، هذه هي الأمور اللي هنا، بارك الله فيكم، والله تعالى أعلم وأعلم. بارك الله فيكم. إذا يزن سومت ولا نسينا الاستحاضة، الاستحاضة ناقض، بارك الله فيكم، سومت النفاس، نعم نعم، الحيض النفاس واضح. Wir haben barakallahu fikum dann sozusagen zu Ende geführt die Handlungen, die das Wudu ungültig machen, die Waschung ungültig machen. Und barakallahu fikum, man hat gemerkt durch diese Unterrichte, dass die Gelehrten zu bestimmten barakallahu fikum zu bestimmten Handlungen unterschiedliche Aussagen getroffen haben. Und zu den anderen, es gibt keine unterschiedliche Aussagen. Es gibt Klarheit. Es gibt bei manchen Klarheit und bei den anderen, barakallahu fikum, keine Klarheit bezüglich al-Wudu. Das wird bei manchen ist es mit Klarheit und bei anderen nicht, barakallahu fikum. Und die sind, barakallahu fikum, in 10 oder 12, 13 Kategorien hier, oder 13 Handlungen, die wir schon behandelt haben, ungefähr. Und die, barakallahu fikum, es gibt bei manchen, die Gelehrten unterschiedliche Aussagen haben, wie ich schon gesagt habe, und bei manchen nicht. Zum Beispiel, Urin, transparente Flüssigkeit, Stuhlgang, Luft ablassen, Wochenbett, Periodenblut und natürliche Blutung, das machen Wudu ungültig. Alaikum salam. Das ist klar. Das ist in diesem Zusammenhang klar. Oder al-Kharij min al-Sabilayn. Das etwas aus von vorn oder von hinten, barakallahu fikum, ausgeschieden wird. Das macht alles Wudu ungültig. Es gibt bei den Gelehrten hier sozusagen Klarheit. Aber es gibt in manchen Handlungen keine Klarheit. Es gibt unterschiedliche Aussagen. Und da muss der Mann hier sagen, dass wir Beweise suchen müssen, damit wir barakallahu fikum ein Urteil geben können. Und zwar erstmal An-Nawm, schlafen. Schlafen. Schlafen ist barakallahu fikum eine Handlung, die das Wudu ungültig macht. Entweder weil die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass man etwas ablässt, oder weil das an sich selbst sozusagen Wudu ungültig macht. Warum sagen wir, es gibt Ikhtilaf? Weil manche Gelehrten Hadith von Anas genommen haben und die haben gesagt, die Sahaba haben geschlafen. Und es gibt in einer anderen Überlieferung, was wir gesagt haben, barakallahu fikum, dass sie geschnarcht haben. Und dann haben sie gebetet ohne Wudu. Wir haben gesagt, barakallahu fikum, das war am Anfang. Oder es gibt eine andere Überlieferung, manche haben Wudu gemacht, die waren die Leute, die geschlafen haben, und andere nicht. Auf jeden Fall, das ist nur, damit man weiß, es gibt Ikhtilaf. Aber richtig ist, schlafen macht Wudu ungültig. Barakallahu fikum. Zweitens, was die Gelehrten unterschiedliche Aussagen getroffen haben, berühren eine Frau, barakallahu fikum, anfassen, wenn man eine Frau anfasst. Da haben die Gelehrten unterschiedliche Aussagen getroffen. Richtig ist, dass man erklärt, wenn das mit Bedürfnis ist, wenn das mit Shahwa ist, wenn das mit Begierde ist, dann macht das Wudu ungültig. Wenn nicht, dann ist nicht. Das macht nicht Wudu ungültig. Es gibt zwei Beweise. Einmal bei Al-Bukhari bezüglich Gebet vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er Aisha gekniffen hat. Und barakallahu fikum bei Imam Ahmed, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam manch von seinen Frauen geküsst hat und er ist zum Gebet gegangen, ohne Wudu zu machen. Dazu barakallahu fikum dann, was die Gelehrten Ikhtilaf gehabt haben, berühren von männlichen Gliedes, von männlichen Glied. Es gibt auch Ikhtilaf. Und hier auch sollte man detailliert erklären. Hat man das mit Begierde und Bedürfnis angefasst oder war das ohne überhaupt? Wenn das ohne ist, dann nicht. Und das andere. Warum sagen wir jetzt, es gibt verschiedene Aussagen? Nicht, dass ihr jetzt von einem anderen was anderes hört und denkt, ja, jemand hat sozusagen barakallahu fikum falsche Informationen gegeben. Nein. Sondern wir suchen nach Beweisen. Und der Beweis ist hier, es gibt so ein Hadith von Talqa bin Ali und es gibt ein Hadith von Busra bin Safwan radhiallahu alaihi. Und beide, die Gelehrten, haben unterschiedliche Aussagen. Aber das kann man so erklären. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Dazu barakallahu fikum übergeben. Übergeben, erbrechen. Manche haben gesagt, macht Wudu ungültig, andere sagen nein. Und diejenigen, die sagen, Wudu ist gültig, wenn man auch erbricht, haben recht. Weil es keinen Beweis gibt, dass Erbrechen Wudu ungültig macht, außer schwache Überlieferungen. Und wenn auch diese Überlieferungen nicht schwach wären, heißt das nicht unbedingt Wudu machen, sondern das heißt, du kannst danach Wudu machen. Und Wudu manchmal heißt die Bedeutung, sauber und rein zu halten. Dann barakallahu fikum, bluten durch die Nase oder Verletzungen. Außer barakallahu fikum, Blut, was der Mann oder die Frau aus ihren Geschlechtsorganen sozusagen oder von vorn, barakallahu fikum, ausscheiden. Das macht Wudu ungültig. Aber alles andere macht Wudu nicht ungültig. Das bedeutet, dann Blut macht das Wudu nicht ungültig, außer bei der Frau Al-Istihada ist was anderes, weil das von Al-Sabil rauskommt. Al-Qals, was wir erwähnt haben, das bedeutet, wenn zum Beispiel Reflux heißt. Reflux heißt, das Essen kommt raus durch deinen Mund. Oder es kommt so eine Flüssigkeit, nicht jetzt Speichel oder Barakalofikum Schleim, sondern etwas, was vom Magen rauskommt und nicht als Brechen. Manche Gelehrten sagen, macht Wudu ungültig. Andere sagen nein, weil die Gelehrten, die sagen, Wudu ungültig machen, die nehmen als Beweis ein schwaches Hadith. Und das kann man nicht, deshalb, Barakallahu fikum, das macht das Wudu nicht ungültig. Dazu, Barakallahu fikum, unterschiedliche Aussagen. Kamelfleisch. Kamelfleisch. Kamelfleisch. Manche nehmen dieses Hadith. Wer Kamelfleisch gegessen hat, muss Wudu machen. Die anderen, die nehmen eine Überlieferung, Barakallahu fikum, dass der Prophet Muhammad s.a.w. am Ende seines Lebens kein Wudu gemacht hat von allem Fleisch, was durch Feuer gekocht worden ist. Und hier kann man das nicht als Beweis nehmen, erstmal. Zweitens, Barakallahu fikum, das andere Hadith ist klarer. Wer Kamelfleisch gegessen hat, muss Wudu machen. Deshalb, Barakallahu fikum, Kamelfleisch macht Wudu ungültig. Dann, Barakallahu fikum, Tragen von Verstorbenen. Tragen von Verstorbenen. Muss man dafür Wudu machen? Nein. Hadith al-Bayhaqi hat das überliefert von Ibn Abbas. Da sollte man nur, Barakallahu fikum, Hände waschen. Braucht man Wudu, um Koran zu lesen? Es gibt auch unterschiedliche Aussagen. Oder Koran anzufassen? Unterschiedliche Aussagen. Richtig ist, du kannst Koran lesen und Koran anfassen, wenn du auch kein Wudu hast. Braucht man für Erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala Wudu? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Du kannst. Ist besser. Aber nicht unbedingt. Was ist mit der Hijama? Es gibt keinen klaren Beweis, dass der Hijama Wudu ungültig macht. Deshalb man kann Hijama machen. والله تعالى أعلى وأعلم هذه الأمور لي الآن خطرت بالبال فإذا في على غيرها سؤال تفضلوا في واحدة لسه القهقه القهقه كتبت القهقه القهقه Es gibt manche Gelehrten auch, die haben gesagt, wenn du laut lachst, dann ist dein Wudu ungültig. Aber es gibt dafür keinen Beweis. Al-Qahqaha la tanqud al-Wudu. La intabihu, shufu, ahli al-ilm, kif tatabba'u kullu al-umur. Mu mithilna al-yawm, bas natabba'u al-umur al-tani. Sallallahu alayhi wa sallam. Tfaddal. لا استحباب لأنه تطفئ النار بالنار الغضب نار فتطفئ النار بالنار بالمي المي النار بالمي لا لا ما فيش ال- ال- ال- الوضوء عند الغضب ليس من باب الوجوب وإنما من باب إنه الاستحباب وتغيير الحالة تبغوا ده اشتلت أنا في خارج ذاك بس فين من صرنش إس Wenn man aufgeregt ist, sollte man eigentlich Wudu nehmen. Ist das Pflicht? Nein. Das ist keine Pflicht. Wallahu ta'ala ala alam. Achi Najib, wenn du Fragen zum Thema bekommen hast, dann kannst du mir das schicken, wenn du hörst. Nicht, dass wir... Okay. طيب, na'am, تفضل. Al-Ha'at taqra al-Qur'an. نعم ما كانش دليل انه ما تقرأ اللي يقول ما تقرأ يعطينا الدليل داف اين افخاو دي منسترويرن استن قرآن ليزن يا اوخ فوليا اسجبت اختلاف هانك ذاك اسجبت اختلاف في اختلاف ولكن دي داف وغم اسجبت كانن klaren Beweis, der besagt, dass die menstruierende Frau Koran nicht lesen kann. Wenn man sagt, es gibt, ja bitte schön, denn diesen eindeutigen Beweis. Die Ayah, la yamassu illa al-mutahharun, ist nicht eindeutig. نعم. أبا بس أسنت وليك فين من وضوءات أنصوص. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه يا حبيبي. ونزيداف أخذن قرآن أنفسن. زيداف أخذن قرآن أنفسن. نعم. تفضل. هذا معنى لا هذا معنى خلص هذا معنى هذا معنى الذي يستطيع يعرف المحيط اللي حواليه هذا معنى هذا لساته يعني غافل يعني غفل غفل غفل لسه ولكن لسه ما صار نام. في فرق بين النوم وفي فرق بين الإنسان يكون تعبان ويشعر بثقل يعني النعاس شيء والنوم شيء هذا نعسان نعم هذا نعسان مو نايم تبغوا تزاك إذا كنت فازن في الشلاف زند على das gleiche تزاك wenn jemand zum Beispiel weiß was sich ist Ja, das ist kein Schlaf. Das ist Müdigkeit. Du bist noch in Phase, du willst schlafen. Aber wenn du weißt, was die Leute um dich sagen und sowas und was erzählen und du kannst das wahrnehmen, dann bist du nicht im Schlaf. Ja. Danke, da wird danke. Ey, Habibi, danke, Wallah, danke. اي نعم في كبار بس انت اقرا قران تبغود ازاك ديفل نو ازيشا زاين ديفل نو ازيشا زاين ديفل نو ازيشا زاين غايما سنه ما شاء الله تبقوا فيت محمد صلى الله عليه وسلم تبهوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيد الكلام مره ومرتين وثلاث كان يعيد كلامه ثلاث مرات حتى يسمعنا تبغوا فيت محمد صلى الله عليه وسلم هات زاين فوت غايما الفيديوهول damit die Leute verstehen, was er sagt, damit derjenige, der woanders ist, vielleicht hört und so weiter. Der Bruder sagt, für Sicherheit, wenn ich meinen Koran in der Tasche trage und ich bin in der Straßenbahn und ich will Koran lesen, ich habe aber kein Wudu, darf ich Koran lesen? Ja! Darf ich auch das berühren? Ja! Wenn jemand sagt, nein, dann sagen wir, das stimmt, es gibt Ikhtilaf. Es gibt verschiedene Aussagen von Gelehrten. Aber wir nehmen diese Aussage. Nicht, weil das jetzt leichter oder schwerer ist, sondern weil das mit Beweisen zu belegen ist. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Na. Welche hast du? Ja? Ja? Ja? Ja? Und ein Schussmo. الذي لا عنده الحدث الأكبر اللي ما عنده الحدث الأكبر والأصغر اللي ما عنده الأصغر اللي ما عنده وي فيل هم بي أرفين هذا هو Ich denke, ich habe die 6 erwähnt. Auch bei dir? Al-Mu'min, der Gläubige. Der Gläubige. Der kein Mushrik ist. Der kein Hadith Akbar hat. Der Wudu hat, der Engel und der keine Najasa auf Körper hat. 6. Ja, na. Da kann man auch in Tafsir bin Kathir nochmal gucken. Da werden sie alle erwähnt. Na. نعم تفضل sollte man das machen, weil wenn du das nicht machst, dann machst du dich sozusagen, stellst du dich bloß vor den Leuten, die wissen dann, wer das gemacht hat. Also der Prophet sagte, wenn jemand von euch Luft ablässt im Gebet oder etwas macht im Gebet, dann sollte er seine Hand auf seine Nase machen und dann weggehen. Ja, als ob du blutest. Aber jetzt wissen wir sowieso, wenn du das machst. Verstehst du? Sowieso jetzt. Ja, das ist das Gleiche jetzt. اللي بيعمل هيك بينت نعم نعم الأذان لا يحتاج الوضوء نعم wie ist das mit Adhan sagt der Bruder wie ist das mit Adhan machen braucht man wenn man Adhan machen Wudu nein nicht unbedingt besser ist das natürlich besser ist das natürlich بارك الله فيكم تفضل الآن. Habe ich das richtig verstanden, dass auch jemand, der in Janaba-Zustand oder eine Frau während der Menstruation den Koran berühren, anfassen kann? Ja, du hast das richtig verstanden. Die Antwort: Ja, du hast das richtig verstanden. Wenn man sagt, man darf nicht, ich weiß, dass viele Gelehrten auch aus Saudi-Arabien unter sehr wie heißt das? Aufrufezeichen. Auch aus Saudi-Arabien. Barakallahu fikum, der Islam ist nicht Saudi-Arabisch und nicht Syrisch und nicht Deutsch und nicht Türkisch und nicht Persisch. Der Islam ist, was Allah sagt und was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, was im Koran ist, was in der Sunna ist, was die Gelehrten gesagt haben. Es gibt diesbezüglich verschiedene Aussagen von den Gelehrten. Und wenn man sagt, diese Aussage, da muss man belegen. Und ich habe gesagt, die Ayah im Koran oder das Hadith heißen nicht, dass ein Muslim, der Koran berührt, unbedingt Tahara haben soll, das wird Waschung. Nein. Das heißt, du hast das richtig verstanden. Wenn man sagt, nein und wieso und er sagt Neues, ich rede mit Beweisen, ich bin nicht, barakallahu fikum, einer Person, der von gestern zwei Bücher gelernt hat und dann redet er heute und macht der Fatwa. Aufpassen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Das männliche Urin und Kot ist unrein. Gilt das auch von dem einen Säugling? Normalerweise ja. Normalerweise ja. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat uns dies erleichtert. Hat uns das erleichtert für ein Säugling, der männlich ist. Männlich. Das bedeutet ein Junge. Wenn er Säugling ist und uriniert, dann sollte man das nur mit Wasser sprühen. Aber wenn das Mädchen ist, dann sollte man das waschen. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gesagt hat. Und Allah weiß alles am besten. Natürlich, wir sagen auch, Allah weiß alles am besten. Wir sind keine Leute, die an Allah nicht glauben. Wir glauben an Allah. Und wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala vollkommen ist. Und dass er die Wahrheit sagt, subhanahu wa ta'ala. Und wenn er etwas gesagt hat, dann ohne Wenn und Aber, mit Augen zu, sagen wir, ja, das stimmt. Ob wir damit einverstanden sind oder nicht. Aber wenn wir mit dem Wort Allah nicht einverstanden sind oder mit dem Wort vom Propheten, dann sollten wir uns eine andere Religion, barakallahu fikum, suchen und aussuchen. أنا أقول هالكلام لأنه بعض الناس يقول لك كل ما نتكلم على الإسلام شيعي يقولون هكذا قال الله والله يعلم. طبيعي نقول هذا الكلام. شو معنى التسليم؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. شو معنى هذا؟ ويسلموا تسليما. ما في ما كان لمؤمن أو مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم خيرة من أمرهم. انتهى. إذا كنت مسلم حق. أما اليوم نسأل الله السلامة. بارك الله فيكم. Ich habe diese Wörter gesagt, dass wir, wenn wir sagen, Allah weiß am besten, weil manche Leute das kritisieren und sagen, ja, immer wenn die Muslime gefragt werden, dann sagen sie, Allah weiß am besten. Und wenn Allah das gesagt hat, dann ist das die Wahrheit. Ja, wieso aber? Wir müssen doch auch unsere eigene Meinung haben. Und deine eigene Meinung gegen Aussage Allahs? Wer bist du? Und wer ist Allah? Bist du vollkommen? Bist du allwissend? Bist du der Schöpfer? Nein. Aber Allah ist allwissend. Allah ist der Schöpfer. Allah subhanahu wa ta'ala kennt alles und sieht alles und weiß alles. Und deshalb unser Glaube ist klar. Wenn ich Muslim bin, das heißt Ergebung. Ergebung und Hingabe. Und wenn ich sage Ergebung und Hingabe, das wird, wenn Allah etwas gesagt hat, dann ohne Wenn und Aber nehme ich an. Dass ich anfange, ich gebe nicht meine Meinung nach. Es gibt entweder glaubst du richtig und Glaube bei uns ist mit Wissen, nicht wie die Christen jetzt, Glaube einfach und egal. Deshalb aufpassen in diesem Zusammenhang. Kannst du den Beweis sagen, dass menstruierende Frauen den Koran anfassen dürfen, weil die meisten sagen, dass sie doch dann unrein sind? Erstmal, die muslimische Frau ist niemals unrein. Die muslimische Frau ist immer rein. Aber das Menstruationsblut ist unrein. Und die Frau ist immer rein. Die meisten sagen, sie darf das nicht. Wo ist der Beweis? Wo ist der Beweis? Eine Interpretation einer Ayah vom Koran und Interpretation eines Hadithes. Nicht ein klarer Beweis. Bitte unterscheiden zwischen einer Erklärung, Interpretation und zwischen einer klaren Aussage. Angenommen, ich sage, dieses Buch ist grün. Das ist klar. Aber wenn ich sage, dieses Buch sieht so aus wie die Natur. Nee. Dieses Buch sieht aus wie Natur. Natur ist normalerweise grün, aber es könnte sein blau, weil ich meine Himmel. Wenn jemand kommt und sagt, ja, der meinte, dieses Buch ist so, die Farbe dieses Buches ist wie die Natur, der meint grün, ist das eine Interpretation oder eine klare Aussage? Das ist eine Interpretation. Nee. Es ist unterschiedlich. Tfaddal. Fikabarak. Es ist unterschiedlich. Nochmal. Tebe. Lama aqul lak hadha al-kitab akhdar. Mul kitab al-akhdar tabal Qaddafi. Innama akhdar. Hadha al-kitab akhdar. Ana huna khalas, qad akhdar. Tayyib, khalas. Hadha tusamma واضح أمر واضح ما في مجال. طيب ولكن لو قلت لك هذا الكتاب لونه مثل لون الطبيعة، لما قلنا احنا لونه مثل الطبيعة أو مثل الغابة، الغابة الأصل فيها شو؟ خضر. ولكن هل أنا ممكن أنا أقصد السماء، ممكن أنا أقصد الشجر، ممكن أقصد الأرض، ممكن تكون غابة صفراء في الخريف أو تكون عليها ثلج يكون أبيض. فهنا صار في احتمالات. ففي فرق بين لما تكون الكلام واضح والكلام مثلا قل هو الله أحد، واضح ما في نقاش. في بعض الآيات في كتاب الله ما تكون واضحة، فيها نقاش، مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء. القرء هذا هل هو الحيض ولا الطهر؟ وهذا قل الطهر، شو هو؟ الله أعلم. صار مواضح، فهم؟ فهذا اللي قصدته أنا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. طيب بارك الله فيكم. نخمل إيش كليرس دمت من في شتيت. Es gibt eine klare Aussage oder einen klaren Beweis. Es gibt eine klare Aussage oder einen klaren Beweis. Barakallahu fikum. Klarer Beweis ist eindeutig. Du hast keine andere Wahrscheinlichkeit. Du hast keine andere Möglichkeit. wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, man nama falyatawadda, wer schläft, muss Wudu machen. Es gibt keine Diskussion hier, außer dass wir andere Beweise haben. Okay, ich habe ein Beispiel geholt. Ich habe gesagt, wenn ich sage, dieses Buch ist grün, nicht jetzt von Gaddafi. Gaddafi hat grünes Buch, nein, das meine ich. Aber dieses Buch ist grün. Die Farbe oder die Farbe dieses Buches ist grün und wirklich ist grün. Dann habe ich das klar gesagt, deutlich. Oder wenn ich, aber wenn ich sage, die Farbe von diesem Buch ist wie die Natur, ist eine Naturfarbe. Es kann Naturfarbe blau sein, es kann braun sein, es kann gelb sein, es kann weiß sein, es gibt viele Wahl. Wenn jemand sagt, unbedingt meint er grün, wie kannst du unbedingt sagen? Und wenn jemand heute sagt, es gibt, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass die Frau den Koran nicht anfasst, dann sagen wir, wo ist diese Klarheit? Wenn du etwas verbietest oder etwas ungültig machst, du musst Klarheit schaffen. Wo ist die Klarheit? Es gibt nicht. Es gibt nicht Klarheit. Ich habe auch noch ein Beispiel geholt. Allah sagt im Koran, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. Sprich, Allah ist der Einzige. Das ist klar. Keine Diskussion mehr. Aber wenn wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, die geschiedenen Frauen, die geschiedenen Frauen warten drei Quru. Quru. Was ist Quru hier? Ist das Reinphase oder Perioden? Das ist Menstruation, Blutphasen. Die Gelehrten haben unterschiedliche Aussagen. Warum? Weil dieses Wort Quru, das hat verschiedene Bedeutungen. Wenn jemand etwas sagt, das ist eine Interpretation. Das ist keine, sozusagen, Barakallahu fikum, das ist keine Klarheit vorhanden hier. Dass man sagt, ja, das ist mit Sicherheit Reinphase oder Blutphase. Deshalb aufpassen, Barakallahu fikum. Und bezüglich Koran anfassen für eine Frau, die menstruierend ist, ist eine Interpretation, eine Erklärung. Oder die Gelehrten sagen, Zahirul Amr. Zahirul Amr, das heißt, es kann zwei Bedeutungen geben, aber die am nächsten ist diese. Deshalb sagen sie, das scheint so zu sein. Und die Gelehrten selber, die sagen, das scheint so zu sein, dass eine Frau das nicht anfassen darf. Aber wo ist der Beweis? Deshalb, du kannst mir nicht sagen, wo ist der Beweis, dass sie anfassen darf. Sondern diejenigen, die sagen, die kann nicht, die müssen das machen. Weil, normalerweise Koran, wir können Koran anfassen und lesen. Und die Frauen haben das gemacht. Aisha hat Koran getragen im Gebet und die hat gebetet damit. Also Schriften vom Koran, Blätter. Aber wo ist der Beweis, dass sie das nicht darf? Während zum Beispiel ihrer Menstruation. Derjenige, der das sagt, der muss den Beweis holen. Da sagt man, ja, die Aya und das Hadith. La yamassuhu, keiner darf ihn berühren, außer die Reinen. Aber was bedeutet Reinen hier? Sind das Engel? Sind das die Muslime? Sind das diejenigen, die kein Wudu haben und so weiter? Es gibt verschiedene Bedeutungen. Deshalb müssen wir hier, Barakallahu fikum, auch sehen, was am nächsten ist. Und am nächsten ist in der Aya klar. Die sind die Engel. Aber deshalb sagen wir, es gibt Ikhtilaf. Tabiu. Wallahu ta'ala alam. Deshalb, du hast das richtig. Soll ich dir auch Beweise dafür geben? Kein Problem. Ich meine, oder nicht, die heißen hier. Ich kann nicht sagen, jetzt auch direkte Beweise, sondern ungefähre Beweise. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Aisha gesagt, tu, was ein Pilger tut. Was tut ein Pilger normalerweise, wenn er ein Pilger ist? Der geht in die Moschee, der liest Koran und so weiter. Wallahu ta'ala, ala ala. Auf jeden Fall, wir machen uns jetzt kein Problem daraus, ja? Aber nur, wir reden mit Beweisen. Na. لا بس تغسل المنطقة اللي عليك. لا ما بس تغسله. أما إذا كان ولد يكفي ترش الملابس فقط، الولد ترش بشرط أن يكون فقط يرضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يغسل من بول الارية ويرش من بول الغلام. هذا أخذناه ولا لا؟ الحمد لله متذكرين يعني. أيوة أو يرش. شلون هذا بده يقول عليك شلون؟ فهمنا بس هذا المثال شلون بده يصير. أنا بدي أول شيء تفهمنا. تفضل. واحد طير الماء تغسل، تغسل هذه المنطقة، تغسل ثوبك مثل ما قلنا لك، تغسل الثوب. يعني مثلا واحد هلا اجا واحد معه بول واجا على الثوب، فما بتعرف بالضبط وين، فتغسل كل الثوب من باب الاحتياط. اختلف اهل العلم اذا لاقى المسلم نجاسة، يعني مثلا اذا واحد رمى عليك بول فهل ينتقض وضوءك ولا لا؟ اختلفوا في هذه المسألة، اختلفوا في هذه المسألة والله تعالى أعلم. والأصل ما في دليل على أنه يجب عليك الوضوء أنت، إنما إذا بدك تصلي غير شيء لازم تغسل المكان بحيث تكون طاهرا عند الصلاة. أنا عم تغسل إذا كنت تعرفون. طيب بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وأنت ميك الله سبحانه وتعالى فن مية فن ويش أنيمة بدي. نعم دامدو اين جروند هاست ستودن نازل زول ستودينات يا يا wenn das nicht viel ist und du halt das kein problem dies manche gelehrten haben so gesagt so argumentiert wenn die nase blutet und sowas dann dann ist wudu ungültig weil und sowas. Aber es gibt hier kein Argument, das wurde ungültig. Säugling, dass er, das Säugling, es gibt nicht, solange das Baby in seiner Hauptnahrung Milch von der Mutter nimmt, nur Milch, dann ist gilt dafür. Wenn das anfängt, 6-7 Monate zum Beispiel zu essen und sowas, dann ist das nicht mehr. Blut von Tieren, was ist mit Blut von Tieren? Ha? Es ist Tahir, kein Problem. Ja, ja, Blut von Menschen, Blut von Tieren ist Tahir. Es gibt auch Ichtilaf zwischen den Gelehrten. Es gibt Ichtilaf zwischen den Gelehrten bezüglich fließendes Blut. Aber Allah Ta'ala ala alam, fließendes Blut ist Tahir, rein. يعني هناك اختلاف بين أهل العلم بالنسبة للدم، هتكلمنا عليه دم الخروف ودم الكذا، ما في شيء، ما عندك في شيء. طيب بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. في شيء مهم أنه فيه سؤال. نسأل الله يحفظكم. موغن غدا إن شاء الله درس القرآن يا أخوة، لا تنسوا. وصلنا إلى الآية 40، وصلنا إلى الآية 40، فتحفظوا الآيات، الله يحفظكم ويبارك فيكم، وإن شاء الله غدا الساعة 7. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله أنت، أستغفرك وأتوب إليك. موغن نشفى قسم، بارك الله فيكم، قرآن أنتريخت دقيق. موغن نشفى قسم قرآن أنتريخت أوخ في أمتر برودر نشفاس ثانية الانترنت قرآن أنتريخت أب 19 أور بإذن تعالى. Wir sind bei آية. Ja, ich habe keine weiteren Fragen bekommen. Ich habe nur 3 Fragen bekommen. Ich habe die 3 Fragen beantwortet. Morgen, inshallah, ab 19 Uhr dann Koranunterricht. Wir sind in Surat al-Nahl bei Ayah 40, barakallahu fik. Wir sind in Ayah 40 von Surat al-Nahl. Alaikum salam. Na. Cool. لا دنشيك سومية نجيب دنشيك سومية نعم لحظة يكون مجن بالشيء الصباح اللي يدخل يدخل يروح له الصبح مثل هو رأى يدخل يقدم حفظ وخاف لي يضربه عليه شيء ما يمشي ما يتيمم يجوز يتيمم إذا كان مريض لا خايف لا يضرب هالريح خايف بس ما هي لا يضرب هالريح خايف بس ما ما ما ما أنا عذر يضرب هالريح رأسه يجي فيها.